eine LPD. Wir fahren die Straße runter und machen Rabatt. Wir sind müde, wir sind munter. Achtung, Achtung. Die Haare sind bunt, die Klamotten zerfetzt. Das Radio voll aufgedreht, totale Scherben. Seht uns nicht so an. Wir sind glücklich und frei. Wir würden euch gern mitnehmen. Hello, hello, goodbye, goodbye. Rebellion, Zigaretten und eine Handvoll Liebe. Gegen den Strich für den Mindestlohn und eine Handvoll Liebe. Wir fahren durch die Gartenspaten, drei Keramik, Zwerge tot. Opa wartet auf die Rente und der Chef ist ein Vollidiot. Das ist so schön, das ist wie im Traum. Wir lassen uns nie mehr los, lieber fahren wir gegen Baum. Der Baum fällt um, wir fahren weiter. Das Wetter bleibt weiter schön, bleibt weiter heiter. Rebellion, Zigaretten und eine Handvoll Liebe. Gegen den Strich für den Mindestlohn und eine Handvoll Liebe. Die Sonne knallt ins Gesicht, wir knallen zurück. Und zählt jetzt nicht mehr auf unserem Weg in Richtung Glück. Dann fahren wir auf dem Feldweg, volle Kanne, voll Speed. Da ist auch eine Wandergruppe, die singt ein Lied. Hänschen klein, Ding allein, in die weite Welt hinein. Wir besorgen uns Farben, zurück in der Stadt. Machen uns grau, bunt, denn das Grau haben wir so satt. Dann fahren wir nach Hause auf unser Hausboot und fahren raus, raus auf die See, raus auf die See. Ist schon okay, ist schon okay, ist schon okay, ist schon okay. Schon okay. Rebellion, Zigaretten und eine Handvoll Liebe. Gegen den Strich für den Mindestlohn und eine Handvoll Liebe. Wir fahren die Straße runter und machen Rabatt. Ihr seid müde, wir sind munter. Achtung, Achtung. Die Haare sind bunt, die Klamotten zerfetzt. Das Radio voll aufgedreht, Tonscheine Scherben. Ja, Rebellion, Zigaretten und eine Handvoll Liebe. Gegen den Strich für den Mindestlohn und eine Handvoll Liebe. Rebellion, Zigaretten und eine Handvoll Liebe. Gegen den Strich für den Mindestlohn und eine Handvoll Liebe. Eine Handvoll Liebe und eine Handvoll Liebe. Und eine Handvoll und eine Handvoll und eine Handvoll und eine Handvoll. Dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang